Lieber Kollege, der Hinweis von Dieter hat genutzt. Unsere letzten Kollegen sind jetzt an der Ost der Spandauer Straße auch zu uns gekommen. Seid auch ihr herzlich begrüßt. Wir haben ja eine großartige Veranstaltung euch angesagt. Dieter, wir haben jetzt Musik. Ja, aber bevor die Musik wieder losgeht, muss ich sagen, dass eigentlich die Musiker, die hier stehen, heute streiten. Es sind... Die Musiklehrer sind nämlich auch noch eine Gruppe, die keinen Tarifvertrag hat. Und das in Deutschland und unter einer Regierung, wo auch die SPD beteiligt ist. Es gibt noch Menschen ohne Tarifvertrag in diesem Land. Das ist genauso eine Sauerei. So, und jetzt macht man einen Streiksong. Thank you.